Hausfrau, Heimchen am Herd, Gebärmaschine. Was muss ich mir nicht alles anhören, nur weil ich Frauennationalist bin? Dabei geht Deutschland uns alle was an. Wir haben mal einige Frauen besucht, die sich politisch engagieren und eine kleine Reportage daraus gemacht. Wir befinden uns in der Parteizentrale der NPD in Berlin-Köpenick. Drei junge Frauen des RNF, des Rings Nationaler Frauen, packen gerade einige Flugblätter zusammen und wollen sich heute an einem NPD-Infotisch beteiligen, um vor Ort Frauen und Mädchen auf ihre politischen Vorstellungen aufmerksam zu machen. Ihr zieht ja nun gleich los zum Infostand. Was erwartet euch da? Na, ich hoffe, dass wir viele Frauen und Mädchen für unsere Ziele und Vorstellungen interessieren können. Oder ihnen einfach Lesestoff zum Nachdenken mitgeben können. Und warum macht ihr das? Politik ist nun mal auch Frauensache und deshalb engagieren sich bei uns viele Mädchen und Frauen für Deutschland. Wir wollen eine Zukunft für uns und unsere Kinder. Und außerdem nervt uns dieser Materialismus. Du kannst heutzutage brav arbeiten und dann einkaufen gehen. Es geht nur ums Geld. Wir wollen unser Leben sinnvoll gestalten, nicht nur in den Tag leben. Wir treffen uns regelmäßig, beschäftigen uns viel mit Politik, Geschichte, Kultur und so weiter. Wir wollen wissen, woher wir kommen und wie wir das Leben in unserem Land aktiv mitgestalten können. Aber es gibt auch unter Nationalistinnen sehr unterschiedliche Typen und Lebenswege. Bewundernswert finde ich die vielen Mütter. Manche von ihnen haben 4, 5 oder mehr Kinder, ganz gegen den Trend. Einige von ihnen sind ebenso wie die RNF-Frauen in der NPD aktiv. Der RNF ist quasi eine politisch aktive Frauengruppe der NPD, die aber auch parteilosen Frauen offen steht und Gruppen wie die GDF gehören niemandem an, arbeiten aber mit anderen zusammen. Bei den Nationalisten finden Frauen und Mädchen unterschiedlichsten Alters zusammen und verbinden nationale Anschauungen mit politischem Aktivismus, privater Lebensgestaltung und Freundschaften. Für jede ist was dabei. Was sie unterscheidet von anderen? Sie wollen anders sein als die Masse. Sie wollen mehr als nur Selbstverwirklichung. Sie wollen das Leben gestalten.